We've got a bigger problem now. Der Kleingeist und die Großmacht. ...1979 erschien die Single California über alles. Die erste Veröffentlichung der Dead Kennedys, dieser seinerzeit neuartig, nicht nur musikalisch, sondern auch politisch äußerst angriffslustigen und scharfsinnigen Punkband. Gouverneur im Bundesstaat Kalifornien, vergleichbar mit einem Ministerpräsidenten hierzulande, war damals der linksliberale Jerry Brown. In satirischer Manier konstatiert die Band in dem Song, der längst ein Genre-Klassiker ist, eine hippieske Formierung der Gesellschaft, macht sich über die aufdringliche Freundlichkeit von Browns Wählermilieu und penetranten Ökologismus lustig, über Meditations-, Lächel- und Entspannungszwang, über Zen-Faschisten und eine in Jeans gekleidete Geheimpolizei. Der Big Brother erlange nun in Gestalt von Blumenkindern die Macht, mit Jogging für die Herrenrasse. Und vergast werde fortan mit natürlich biologischem Giftgas. Organic Poison Gas. Don't you worry, it's only a shower. Die Ambitionen Browns auf die US-Präsidentschaft kommentieren die Dead Kennedys ebenso rüde. I will be Führer one day. Dass die Anspielungen auf den Nationalsozialismus natürlich maßlos überzogen und relativierend sind, geschenkt. Punk war damals eben noch kein volkspädagogisches Bürgerbildungsprogramm mit Hüpfburg. Die Dead Kennedys formulierten vielmehr eine genuin linke Kritik an dem, was ein Jahrzehnt später Political Correctness heißen sollte. Von 1967 bis 1975 war Browns Vorgänger als Gouverneur von Kalifornien, wo man seither ein Faible für schlechte Schauspieler als politisches Führungspersonal zu haben scheint, ein gewisser Ronald Reagan. Aufgeweckten Beobachtern wie den Dead Kennedys schrillten die Alarmglocken. Und so wurde das Lied California über alles 3 Jahre später noch einmal aufgenommen. Mit neuem Text und neuem, überaus treffenden Titel. Jetzt haben wir ein größeres Problem. War schon California über alles ein morbider Flamenco mit dem fiebrig kranken Muezzin-Gesang Jello Biafras, so bricht mit We've Got a Bigger Problem Now eine einzige musikalische Raserei los. I am Emperor Ronald Reagan, born again with fascist cravings. Still you made me president. Vietnam won't come back, you say. Join the army or you will pay. Welcome to 1984. Are you ready for the Third World War? Gegen diese neue Qualität des Übels nimmt sich eben das Gefrotzel gegen die Hippies wie ein Gebalge im Sandkasten aus. We've got a bigger problem now. Heute, Anfang 2017, wähnt man sich in einer Zeitreise. Der rechtskonservative Reagan eskalierte vor allem bis Mitte der 1980er Jahre sowohl innen- wie auch außenpolitisch die gesellschaftlichen Konflikte nach Kräften. Die von ihm betriebene aggressive Rüstungspolitik beschwor die Wiederkehr des Kalten Krieges der 50er Jahre herauf, bis ab 1985 dann ein gewisser Michail Gorbatschow auf internationaler Ebene zur Deeskalation antrat. Nun ist Trump nicht Reagan, und die heute kaum mehr vorstellbare, ans Apokalyptische gemahnende, nuklear waffenstrotzende Systemkonfrontation der frühen 80er Jahre bleibt mangels ideologischem Hauptfeind aus. Trump ist nicht Reagan. Trump ist, wenn seine Etikette Indikator genug ist, ein ganz neues Kaliber. Der Kleingeist an den Schalthebeln einer Großmacht, der das Ende der Diplomatie verkörpert, ist wirklich etwas qualitativ Neues. Bisher dachte man aus Erfahrung, dass nur Länder, die in der internationalen Konkurrenz unterliegen und darob im Staatsvolk einen schweren Minderwertigkeitskomplex entwickeln, zu äußerster politischer Aggressivität, sprich einer Faschisierung imstande sind und eine Flucht nach vorne antreten. Denn nichts anderes ist der Isolationismus. Die historischen Beispiele wie Deutschland, Japan und so weiter sind bekannt. Wer als ein Leben lang bornierter Unternehmer, Entrepreneur, Kapitalist die marktwirtschaftliche Konkurrenz heiligt, kann offenbar die eigenen nationalen Probleme nicht als systembedingt erkennen, das Reüssieren neuer Weltmachtkandidaten nüchtern zur Kenntnis nehmen und rational anerkennen, dass wie immer schon günstigere Produkte heimischen Produkten vorzuziehen sind. Nein. China, they are raping our economy, poltert Trump. Er hat wirklich den ökonomischen Sachverstand eines deutschen Milchbauern, der angesichts verfallender Preise noch mehr produziert, woraufhin, weil das alle tun, die Preise noch weiter sinken und nach bäuerlicher Logik in der Politik oder sonst wo ein Schuldiger gefunden werden muss. Der Jude scheidet hier nur aus Gründen von Geschmack, Opportunität und Zeitgemäßheit aus. Internationale der Wutbürger aller Länder scheint sich längst zusammenzurotten. Wir schreiben das Jahr 10 nach der großen Krise. Dabei ist bemerkenswert, wie paradox solche Allianzen eigentlich sind. Denn rechten Standpunkten ist in ihrer regional oder national bornierten Partikularität notwendig eine gewisse Schizophrenie eingeschrieben. Einerseits ist da offenkundige Sympathie für einen wie Trump. So einen brauchen wir hier auch. Andererseits bleibt er doch als Ausländer Rivale und Konkurrent, dem man als Deutscher, als Europäer oder sonst wie Paroli bieten müsse. Die rechtsdrehenden Ideologen bekommen diese Widersprüche aber subjektiv allemal unter einen Hut. Ähnlich wie der paranoide Killer Anders Breivik, so antimuslimisch er sich auch gebärdete, sämtliche Klischees eines eifernden Gotteskriegers und kulturalistischen Chauvinisten bis hin zur herrischen Barttracht erfüllt. Die Liberalen und Linken, vor allem die Deutschen, aber unken. Putin, Orban, Erdogan, Le Pen, Brexit. Und jetzt noch Trump. Wobei sie notorisch übersehen, dass nicht das endlose Naserümpfen und Repetieren der Populistennamen das Problem benennt, geschweige denn löst. Das gebetsmühlenartige Aufzählen unappetitlicher Führergestalten, die eine Polarisierung der Gesellschaft betrieben, das sind gleich zwei Verharmlosungen. Die Menschen, die solchen Verführern auf den Leim gingen, so die dritte Verharmlosung, tatsächlich aber der Humus sind, auf dem rechte Politik gedeiht, sie sind das Problem. Sie haben offensichtlich eine Disposition zu reaktionärer oder gar faschistischer Ideologie. Aber das wäre ja Wählerschelte. Dieselbe Kardinalsünde, die der dogmatische Sozialist Massenverachtung schimpft. Putin, Orban, Erdogan, Le Pen, Brexit und jetzt noch Trump. Deutschland unter Merkel aber sei einer der letzten humanistischen Felsen in der Brandung international anschwellenden Populismus. Deutsch-Europa, eine Trutzburg der Zivilisation, umgeben von geschichtsvergessenen Völkern von Wählern, die aus der Vergangenheit ja nichts gelernt hätten. Wir aber schon. Wenn auch nicht ganz freiwillig, wie man wissen könnte. Just relax. Have another drink. A few more pretzels. Leider hängt die bisherige relative politische Stabilität hierzulande eher mit dem Status Deutschlands als Euro-Krisengewinnler zusammen. Denn auch hier hat man nichts Wesentliches gelernt. Sonst wäre man nicht so selbstgefällig. Außerdem hat man offenbar vergessen, dass aufgeblasene Blender auch im ach so zivilisierten Deutschland die Massen faszinieren. Nur die rechtzeitige Selbstdemontage des Barons Gutenberg konnte seinerzeit Schlimmeres verhindern. Trumps Triumph ist nun, das fällt nicht schwer zu prognostizieren, Wasser auf die Mühlen des Anti-Amerikanismus. Anti-Amerikanismus derer, die als kulturbeflissene Europäer immer schon gewusst haben wollen, dass die Amis nicht ganz richtig ticken. Ihr Gedächtnis reicht zumeist nicht weiter als bis 1945 zurück. Und das aus gutem Grund. Den Leuten in Presse, Rundfunk und Fernsehsendungen erklären, dass Trump bekloppt oder gefährlich ist, offenkundig ist er beides, hieße Eulen nach Athen tragen. Das weiß eh jeder. Und die, die ihn nicht für beschränkt halten, ihn vielleicht sogar bewundern, die erreicht man in aller Regel nicht mit einem öffentlich-demokratischen Medium. Lügenpresse, Systemmedien. Was also tun? Katalogisierende Etiketten wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Populismus, so die linke Litanei, verlieren mit jeder anklebenden Benutzung des jeweiligen Verdikts ein bisschen ihrer Überzeugungs- und Klebekraft. Sie dienen in der Regel der Selbstvergewisserung dessen, der sie klebt, und bieten darüber hinaus keinen Erkenntnisgewinn. Kritik muss sich vielmehr solchem Ticketdenken verweigern, sich jedes Mal neu um Erklärung, gedankliche Durchdringung und nicht bloß Benennung der kritikwürdigen Anschauungen bemühen. Das beständige Kleben ist auch journalistisch handwerklich nicht praktikabel, geht es doch üblicherweise mit automatisiert autistischer und langweiliger Kampagnenhuberei einher, die sich in aller Regel in einem Preaching to the Converted erschöpft und das noch nicht einmal bemerkt. Stetes Wasser hüllt den Stein. Damit pflegen die ermüdeten und ermüdenden Protagonisten ihr unerbauliches Tun sinnstiftend zu adeln. Weil man offenbar die immer gleichen Lamentos nur oft genug wiederholen muss, um ihrer fragwürdigen Überzeugungskraft irgendwann selbst zu erliegen. Knock, knock, at your bedroom door. It's the Homeland Security Police. Und obwohl die Rede von der diesmal politischen Krise als Chance, die manische Propaganda, dass man die Not zur Tugend machen müsse, nichts als erfahrungsresistenter Motivationstrainer-Sprech ist, lässt sich nicht ausschließen, dass ein dermaßen krasser Stilbruch, wie ihn der aufgeblasene Kasper Trump personifiziert, Menschen zur Raison bringen kann. Ein Stilbruch im Führungspersonal einer Weltmacht, der ja auch und mehr noch ein inhaltlicher ist. Zu befürchten ist nun schließlich eine weltpolitische Zäsur. Vielleicht entstehen neue, diesmal ernstzunehmende Subkulturen. Eine politisierte Jugendbewegung, die keine Farce ist. Eine nennenswerte gesellschaftliche Opposition. Irgendetwas, das die unheilvolle gesellschaftliche Totalität aufknacken kann. Vielleicht. Wahrscheinlich ist das nach den Erfahrungen der letzten 30 Jahre nicht. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als fünfte Kolonne Moskaus oder Washingtons, Pekings oder Tel Avivs verschrien worden wäre? Finanzierung oder Beeinflussung der heimischen Politik aus dem Ausland lautete früher und auch heute noch in vielen Ländern der regelmäßige Vorwurf, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Geh doch nach drüben. Oder fortschrittliche und universalistische Bewegungen als fremd und ferngesteuert zu diskreditieren. Der konformistisch-patriotische Vorwurf schlug regelmäßig der Linken entgegen, vorgetragen von Krypto-Antisemiten, um die besonders Einfältigen mit diskursivem Handstreich für die dumpfe Sache zu mobilisieren. Heute soll der Vorwurf, die AfD, Le Pen oder Trump seien durch Russland bzw. Putin unterstützt worden. Russische Hacker hätten gar die US-amerikanische Wahl manipuliert. Heute soll auf einmal dieser Vorwurf einer linksliberalen Öffentlichkeit als legitimes Argument taugen. Nun ja, die Internationale ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Nicht Linke und Liberale schließen sich in finsteren Zeiten wie diesen transnational zusammen und brechen etwa nach Spanien auf, um der versammelten Reaktion die Stirn zu bieten, sondern Nationalisten, Rechtskonservative und andere Partikularisten üben den länderübergreifenden Schulterschluss. Und Dschihad-Internationalisten pilgern nach Syrien, um die gemeinsame Sache romantisch-apokalyptisch mit der Waffe in der Hand voranzutreiben. It's the suede denim's secret police. They've come for your uncool niece. Come quietly to the dance. Nicht die Dead Kennedys, sondern eine andere Band, durchaus in deren Tradition, sah 2006, 2 Jahre vor der großen Krise und 10 Jahre vor der Ära Trump, finstere Zeiten heraufziehen. Darker days ahead. When you mess with President Brown, California, Rubber Island.